Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wölferadios, liebe Freunde des VfL Wolfsburg. Ja, und das Wölferadio ist ganz offiziell Champions League Viertelfinalist-Sender. Sage ich doch mal. Ja, leider müssen wir uns aber auch über andere Sachen unterhalten. Ich sag nur, ja, Plakat gegen Gladbach. Das hat die Fanszene ordentlich durchgerüttelt. Darüber spreche ich mit unserem Einpeitscher aus der Nordkurve, dem Kapo, der Weekend Brothers Chris Heise. Ja, und kann die Mannschaft die Serie fortsetzen, auch gegen Hoffenheim, und uns noch ein Stückchen weiter oben ranbringen? Darüber spreche ich mit Sehbehinderten- und Blindenreporterin Rebecca Wilke von der TSG 1899 Hoffenheim. Und natürlich habe ich noch den Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Europapokal, Europapo. Ja, ich denke erstmal Riesenkompliment an meine Mannschaft, dass sie der Favoritenrolle absolut gerecht geworden ist in beiden Spielen. Ja, es war nicht so einfach, wie sich das vielleicht viele vorgestellt haben. Das habe ich im Vorfeld von den beiden Spielen gesagt. Ich habe gesagt, wir brauchen zwei gute Tage, zwei disziplinierte Tage, wo wir alles reinwerfen müssen. Wir haben in Gent die Basis geschaffen fürs Weiterkommen durch den Auswärtssieg. Und heute hat man gespürt, dass die Mannschaft, denke ich, in der ersten Halbzeit ja nicht so ein bisschen wusste, gehen wir jetzt vorne richtig zur Sache, geht es noch weiter nach vorne oder spielen wir doch erst ein bisschen auf Sicherheit. Hatten nicht so den Zugriff im Spiel, Kent hat es gut gemacht mit Coombs und Neto im zentralen Mittelfeld, haben sie das ein oder andere Mal den Ball sehr gut laufen lassen, haben uns mit den diagonalen Bällen immer mal so ein bisschen wehgetan. Allerdings, und das ist das Entscheidende, ohne richtig zwingend zu werden. Ja, meine Mannschaft hat das dann gut verteidigt und in der zweiten Halbzeit mit der Umstellung auf 4-2-3-1 haben wir Zugriff gefunden. Ich fand, dass Joshua Gilavogi für mich heute ein überragendes Spiel gemacht hat. Ja, mit Luis Gustavo in der zweiten Halbzeit zusammen haben sie das Zentrum geschlossen. Und dann hat man gesehen, dass die Stabilität da war. Dann wurde das Passspiel sauberer, wir hatten mehr Ballkontrolle, wir hatten mehr Ballbesitz. Ja, und wollten dann auch über den Flügel was aufbrechen. Ja, dass es dann immer so kommt, wie man sich das als Trainer wünscht, ist dann in solchen Spielen gehört das dazu. Überragende Aktion, aber im Vorfeld schon Tresch Gilavogi bei der Balleroberung, dann die Einzelaktion von Julian Draxler, aber auch das Einlaufen vom André. Das sind dann genau die Momente, wo wir gesagt haben, da hat Gent Probleme, wenn wir von außen nach innen ins Passspiel reinkommen, in den Strafraum reinkommen. Und ja, danach hat man gesehen, nach dem Tor, na, da waren die Fesseln ein bisschen gelöst, da wurde es leichter. Ja, sehr treffend formuliert von unserem Trainer Dieter Hecking, muss ich sagen. Genauso habe ich es im Wesentlichen auch gesehen. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich ihm da nach dem Mund reden möchte. Aber insbesondere die Passage über Joshua Gilavogi, Lila Vogel, für mich auch echt sehr, sehr stark gespielt, sehr, sehr stark auf dem Platz gewesen, quasi auch von der ersten Minute an. Ich habe das auch eigentlich gar nicht so empfunden. Ich habe gedacht, das gehört tatsächlich zum Matchplan. Dieses, wir stehen erstmal auf sicher, riskieren nichts im Spiel nach vorne dahingehend, weil wir sind ja sozusagen mit einer 2-0 Führung ins Spiel gegangen, denn Gent musste ja mehr oder weniger zwei Tore machen, wenn sie überhaupt noch was reißen wollen gegen uns. Und ich finde, das ist insgesamt sehr, sehr gut gelungen. Es war nicht so spielerisch hochklassig, dass ich sage, ja, da glänzte wieder der VfL aus früheren Zeiten, aber das war auch eigentlich nicht zu erwarten, fand ich. Und ich fand insgesamt eher die Belgier durchaus, ja, eher schwach auf der Brust, denn da hatte ich eigentlich erwartet, dass sie nochmal das Herz in ihre beiden Hände nehmen und versuchen, da zwingender nach vorne zu spielen. Letztendlich ist es aber dem VfL sehr, sehr gut gelungen, fand ich, insbesondere die schnellen Außen zuzumachen. Und da hatte ich gedacht, da werden wir wesentlich mehr Probleme bekommen. Aber Gent hat so gespielt, als ja, wären sie mit dem Ergebnis zufrieden und unterm Strich scheidet man dann aus. Ich muss mich aber leider ein bisschen entschuldigen bei den Leuten, die hinter mir gesessen haben. Da muss ich mich kurz mal aus dem Sattel gegangen, nachdem eine Viertelstunde nach Spielbeginn schon zweimal die Auswechslung von Rodriguez, einmal von Schürrle gefordert wurde und mir gesagt wurde, was das denn für ein scheiß langweiliges Spiel wäre und das wäre total doof und die Mannschaft könnte doch gar nichts. Ja, da habe ich mich da mal kurz umgedreht und habe ja einen raschen Heimweg empfohlen. Das tut mir im Nachhinein natürlich auch leid. Nichtsdestotrotz, ja, muss man mich da auch ein bisschen verstehen, glaube ich. Aber ja, gut, dass er nicht ausgewechselt worden ist. André Schürrle hat uns weitergeschossen, Vorlage von Julian Draxler. Und insbesondere die Rolle von André Schürrle nach den vergangenen Wochen, ja, die hat der Trainer auch nochmal sehr, sehr gut auf der PK beschrieben. die Befreiung in Hannover hat jeder mitbekommen. Ja, ich glaube, wenn du 3 Tore schießt, dann ist das erstmal eine Befreiung für ihn. Und es freut mich auch für ihn, weil er stand zum Teil auch berechtigt in der Kritik. Das, denke ich, haben wir auch alles hinreichend diskutiert. Ja, aber wichtig ist auch, und das mache ich André auch ein Kompliment dafür, dass er an sich geglaubt hat. Viele wären vielleicht auch zerbrochen daran an der Kritik, auch weil wir ja auch ihn intern auch kritisch hinterfragt haben, auch mit ihm gesprochen haben, auch ihn mal mit Kritik konfrontiert haben intern. Ja, aber dass er dann daran glaubt, dass er wiederkommen kann, dass er auch die Unterstützung von uns spüren darf, das hat er, glaube ich, auch gespürt. Ja, und wenn du dann in solch wichtigen Spielen triffst, das, denke ich, wird ihm nochmal enorm Auftrieb geben. Ja, glaube ich auch und hoffe, dass es natürlich so weitergeht. André Schürrle, sicherlich einer der Gewinner, insbesondere der bisherigen Champions-League-Saison. Ich erinnere auch an die wichtigen Tore gegen Moskau, jetzt das Ding gegen Gent. Da beginnt jemand oder hat jemand angefangen zurückzuzahlen und hat es auch verdient, dass jetzt nicht immer gleich ein Raunen durchs Stadion geht, wenn er mal eine Flanke nicht an Mann bringt. Also ein bisschen dahingehend auf Vertrauensbasis arbeiten, auch von Seiten der Fans, was André Schürrle angeht, würde ich mir an der Stelle auch wünschen. Kurz noch ein paar Zahlen. Ja, der VfL hat nicht so dominant gespielt, wie man das aus Heimspielen bisher immer so gewohnt war eigentlich. Das drückt sich so folgendermaßen aus. Die Belgier haben die Zweikampfwerte gewonnen mit 52% und auch ein bisschen mehr Ballbesitz gehabt. Was aber sehr, sehr ins Auge fällt, und da möchte ich gerne noch 2 weitere Spieler dann hervorheben, nämlich unsere Innenverteidigung mal wieder mit Dante und Knoche, insbesondere Dante. Da brannte vor allen Dingen auch bei Kopfballduellen insgesamt nichts an. Da hat man deutlich mehr als die Hälfte gewonnen. Wenn man sich die anderen Werte anschaut, insbesondere das Passspiel, ja, da sind wir schon besser unterwegs gewesen, was die Quoten angeht, mit Ende 70%, Anfang 80%. Das geht normalerweise besser, aber ist im Spiel gar nicht so ins Gewicht gefallen. Was ins Gewicht gefallen ist, sind die erfolgreichen Tackles, die man bestritten hat. Also wenn mal gegrätscht wurde, dann ging das zu 81% an Wolfsburg. Das muss man sehr, sehr positiv hervorheben. Und auch was die Zahl der Torschüsse angeht, auch wenn man ja im Grunde nicht musste, sondern eigentlich Gent kommen lassen konnte, 17-7 Torschüsse für Wolfsburg, das ist auch schon mal aller Ehren wert. Jetzt sind wir natürlich alle auch gespannt, wer kommt denn da im Viertelfinale? Sind ja einige Große noch im Topf. Ich glaube, es wird Manchester City. Ja, natürlich. Und dann, ja, vielleicht ist er schon wieder fit, der Kevin, weiß man ja immer nicht so genau. Aber darauf ist so ein bisschen mein Tipp. Nichtsdestotrotz ist egal, wir haben mehr erreicht, Leute, als man das erwarten konnte. Man versucht uns das jetzt schon wieder ein bisschen madig zu machen von außen und dann sagt, ja, aber keine Gruppe, Gent, wer ist denn Gent und so weiter. Ja, scheiß drauf. Außer uns, ja, gab es nur 5 Mannschaften, die es jemals geschafft haben ins Viertelfinale der Champions League. Bayern, Dortmund, Schalke, Leverkusen und Lautern. Ja, Lautern, habe ich mich auch erschrocken, dass das so war, aber ist so. Und der VfL Wolfsburg. Wir, historisch, geile Sache. Und das lasse ich mir auch nicht madig machen. Für die Auslosung können wir nichts. Wir haben die Chance genutzt, souverän, Gruppenerster geworden auch. Und nichts weiteres zählt aus meiner Sicht. Und das ist eine ganz, ganz große Kiste. Dass es jetzt schwer werden wird im Viertelfinale, ist ganz klar. Aber das sollte uns jetzt nicht daran hindern, uns auch diesen Moment ja zu Gemüte zu führen, zu genießen und zu sagen, hey, Champions League, es hat sich gelohnt, dass wir letztes Jahr so geil abgeschnitten haben. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir es dieses Jahr ja auch dahin bringen werden, in die internationalen Plätze, bestenfalls natürlich Rang 3 oder 4. Klares Abseits. Ja, es könnte natürlich alles so schön sein, wenn nicht diese Nummer gewesen wäre vom Gladbach-Spiel. Kurz nochmal zum Sportlichen. Ich habe es so ein bisschen im Wolfsgeheul am Montag schon mal angerissen. Ja, ganz ehrlich, es war nicht ein Spiel, wo wir besser waren, um es mal positiv zu formulieren. Aber wir haben das Spiel gewonnen. Richtungsweisend, ich habe es deklariert als Endspiel um Europa. Und ja, der VfL hat es 2-1 nach Hause. Ja, gezittert, möchte man mal sagen. Egal, Sieg ist Sieg. Ah, 3 Euro habe ich hier schon liegen. Lege ich vielleicht noch gleich ins Phrasenschwein oder ich kaufe mir davon eine Cola. Ansonsten muss man sagen, Geilomat, wir haben wieder gute Chancen, oben ranzuriechen. Soweit sportlich machen wir einen Strich runter. Mannschaft, geschlossene Leistung, hat gekämpft, hinten raus. Spielerisch sicherlich geht noch was. Gladbach war offensiv sehr, sehr, sehr stark. Man hätte noch ein bisschen besser die Konter ausspielen müssen. Gerade wenn Gladbach so hoch verteidigt, da haben sich Räume ergeben, die man noch besser hätte nutzen müssen. Wollen wir aber mal insgesamt zufrieden sein. Ja, und dann aber die Nummer, die dann ja hinterher kam oder vorneweg oder hinten drauf, wie man es möchte, diese Plakataktion, wo dann hinterher, ja, ganz Deutschland, ganz Fußball-Deutschland oder der Rest von Fußball-Deutschland über uns gelacht hat, sämtliche Gazetten über uns hergefallen sind. Was wären wir denn alle, was von blöd? Ne? Natürlich ist es dann wieder so, es war eine einzelne, eine kleine Gruppe, die KSG-Ultras. Da gab es ordentlich Prügel, dann gab es ein offizielles Statement, wo gesagt wurde, ja, wir sind im Druck nicht mehr gewachsen, wir stellen die Aktivitäten ein und wir entschuldigen uns. Entschuldigung ist angekommen. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, jedem von uns bewusst, dass uns die Aktion noch jahrelang irgendwie aufs Brot geschmiert wird, egal was da jetzt nun richtig, falsch oder grammatikalisch oder sinnbefreiend oder was weiß ich was ja, hingekommen, hingemalt worden ist, wie auch immer. Es ist ja schlicht und ergreifend peinlich. Da müssen wir jetzt mit leben, da müssen wir durch und da kommen wir auch nur gemeinsam zusammen durch. Insgesamt natürlich auch nach dem Spiel in Hannover mit der Leuchtraketengeschichte keine gute Woche für die Wolfsburger Fanszene und ja, insbesondere auch für die Ultras, die ja auch eine Menge Lack gekriegt haben. Jetzt muss man auch wissen, dass es da nicht nur eine Gruppierung gibt, die da in Wolfsburg verantwortlich zeichnet oder sich als Ultra bezeichnet. Und die werden natürlich auch damit reingeschmissen in den Topf, was auch nicht ganz gerecht ist, muss man ganz ehrlich sagen. Insgesamt wird da nicht immer so differenziert. Auf jeden Fall gab es da ordentlich Kasala, um es mal mit Thorsten Leger zu sagen. Ja, und darüber möchte ich natürlich auch reden mit meinem ersten Gast. Nordkurve. Über die Ultras wurde ja viel geredet in dieser Woche. Jetzt wird es mal Zeit, mit ihnen zu reden, finde ich. Und das tue ich am Telefon mit Chris Heise. Chris ist unser Kapo, der Vorsänger, der Einpeitscher in der Nordkurve von den Weekend Brothers. Und noch ein bisschen heiser vom Spiel der Champions League. Hallo Chris. Hallo Lenny, grüß dich. Viertelfinale Champions League, geile Sache, oder wie siehst du es? Ja, ich bin froh, dass wir den Einzug jetzt perfekt gemacht hatten oder haben. Ich bin ganz froh, dass die Jungs das nicht so angegangen sind, von wegen ja null würde uns reichen, sondern dass sie doch schon so ein bisschen auf Sieg gespielt haben, dass sie am Ende doch die Möglichkeit hatten, dort das Tor zu machen und das heute, also meiner Meinung nach, verdient weitergezogen sind oder eingezogen sind ins Viertelfinale. Sportlich, gerade Champions League lief super, auch Spiel Hannover gewonnen, Gladbach gewonnen, da läuft's rund. Ja, die Schlagzeilen haben aber andere Sachen bestimmt, erst die Leuchtrakete in Hannover, dann das unglückliche Plakat gegen Gladbach. Wie ist denn deine Meinung zu der ganzen Geschichte? Ich glaube, die aktiven Gruppen hatten sich dazu in einer Stellungnahme geäußert, gerade was in Hannover vorgefallen ist. Das wollten wir halt auch nochmal verdeutlichen, dass wir uns halt von dieser Leuchtspur dort distanzieren. Man muss auch ganz ehrlich sagen, wären diese Leuchtspuren halt auch nicht gewesen, wäre der mediale Aufschrei natürlich auch nicht so riesengroß, wie er halt da danach kam. Damit meine ich natürlich die Berichterstattung, auch die Halbzeitanalyse dort von der Moderatorin, wo sie halt nochmal direkt zur Auswechselbank gegangen ist und die Sache gegen Gladbach. Ja, weiß ich auch. Also ich habe den Abend selber zu den betroffenen Leuten halt, ich wusste halt nicht wirklich, wie ich damit umgehen sollte, beziehungsweise welche Meinung ich mir dazu bilden sollte, weil das kam erst, nachdem ich eine Nacht drüber geschlafen hatte. Und das ging auch vielen anderen von uns so, umso mehr Zeit nach dem Spiel vergangen ist, umso böser wurde man eigentlich darüber, also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es war halt unfassbar, eine komplette Katastrophe, was da abgelaufen ist. Die betroffenen Leute, die dafür verantwortlich sind, die betroffene Gruppierung, gestern auch ein öffentliches Statement dazu abgegeben, wie es bei denen aussieht. Ich glaube, das kann man auch ganz gut nachvollziehen, dass man, dass sie mit dem Druck nicht umgehen können, nicht wissen, wie es dann halt weitergeht und natürlich jetzt die logische Schlussfolgerung daraus gezogen haben. Über beide Aktionen wurde ja deutschlandweit sehr, sehr diskutiert. Hat der Wolfsburger Szene insgesamt allgemein und den Ultras im Besonderen ja nicht besonders gut getan, sage ich jetzt mal, weil da wurde viel Häme ausgeschüttet. Welche Auswirkungen wird das denn haben aus deiner Sicht? Also ich denke nicht, dass es da riesengroße Auswirkungen geben wird. Klar muss man gucken, dass man da intern an einen Strang zieht und schaut, dass man diese Auswirkungen oder die des Gebrannten untereinander so gering wie möglich hält, weil ich bin einer, der immer sagt, dass es halt nicht gut ist, wenn ja jeder irgendwie sein eigenes Süppchen kocht, sondern ich bin der Meinung, dass wir halt wirklich nur zusammen was erreichen können, gerade was das Thema Stimmung anbelangt. Und da bringt es halt nichts, wenn, keine Ahnung, wenn wir hier Verhältnisse haben wie in anderen Fanszenen, wo dort ein Lied gesungen wird und dort ein Lied gesungen wird, so wird es halt nichts. Wie ist denn die Zusammenarbeit unter den Fangruppierungen? Die Zusammenarbeit insgesamt ist gut. Man hat verschiedene Arbeitskreise. Man arbeitet untereinander auch gut zusammen sogar. Gerade was das Thema Choreos angeht. Ja, vorhin will ich die Green White Angels, das Kommando Ultra, die Supporters, die Wilden Wölfe, die Weekend Brothers natürlich und auch die Jungs vom KSG, die sich da mit dran beteiligt haben. Die KSG hat sich natürlich auch daran beteiligt, aber sind jetzt natürlich aufgrund dessen, dass sie die Aktivität eingestellt haben, nicht mehr dabei. Ansonsten ist die Zusammenarbeit lief da relativ gut. Man hat verschiedene Projekte auf den Weg gebracht, beispielsweise die Choreografie in Berlin, wo extra Shirts erstellt wurden, die Pokalhelden-T-Shirts, die unter die Leute gebracht wurden mit diesem Erlös, also mit dem Gewinn aus den T-Shirts, hat man dann am Ende die Choreo in Berlin finanziert. Ich glaube, das lief ganz gut. Hat auch ein Megabild abgegeben. Jeder von uns erinnert sich gern daran zurück. Auch dieses Jahr, die 70 Jahre Choreo, wo wir das ganze Stadion mit einbezogen haben, fand ich auch definitiv angemessen. Und daran sieht man ja, dass man also alleine würde man sowas in dieser Kürze der Zeit niemals gestemmt bekommen. Und das ist doch schon gut, dass alle an einen Strang packen und sagen, okay, wir müssen hier was machen für die Fanszene und für den VfL und für die Stadt im Allgemeinen. Und die Zusammenarbeit mit dem Verein? Zusammenarbeit gerade mit der Fanbetreuung ist sehr gut, also wirklich. Ganz viele andere Dinge, die halt nicht in der Entscheidung von der Fanbetreuung liegen, sondern von der Geschäftsführung. Sei es die Rückholaktion von der Kampagne Faszination für das alte Logo, was man damals gemacht hat, wo man mit 1000 Leuten oder 800, 900 Leuten hier einen Marsch gemacht hat für das alte Logo, Unterschriften gesammelt hat ohne Ende, die dann Herrn Röttgermann übergeben wurden. Da finde ich, da kann man sich ruhig noch mehr zutrauen. Ich habe das Gefühl, dass der VfL versucht, es allen recht zu machen. Und da, das sehe ich im Grunde genommen ein bisschen kritisch. Ja, dann wird gesagt, wir bringen eine Retro-Kollektion raus für ein Jahr und dann hat sich das damit gegessen. Klar gibt es da auch verschiedene Meinungen, die sagen, altes Logo schön und gut, ne? Wir haben jetzt ein neues. Wir sind mit dem neuen Logo Deutscher Meister geworden und Pokalsieger jetzt auch noch. Ja, aber es gibt auch noch genug ältere Leute und viele Leute, die wirklich dieses alte Logo benutzen. Gerade auch die aktive Fanszene, die aktiven Gruppen, die halt wirklich auf den Choreografien, auf den Fahnen, auf den Bannern, wo überall das alte Zinnwappen zu sehen ist. Ansonsten glaube ich, dass man viele gute Gespräche geführt hat, im Grunde genommen aber des Öfteren die Umsetzung relativ, also nicht so erfolgt ist, wie man sich das im Endeffekt gewünscht hat bei der VfL, es versucht allen recht zu machen. Und da wünsche ich mir definitiv mehr Mut. Dann sag doch mal konkret, was stellst du dir vor? Das beste Beispiel ist wirklich diese Merch-Abteilung mit diesen Fanartikeln-Katalog. Ich glaube, hier waren die Spieler, glaube ich, Autotuner, Hip-Hopper. Die waren ja alles mal so ein bisschen. Und ich glaube, wenn ich hierher kommen würde und eine Merchandising-Abteilung übernehmen würde, dann bräuchte ich nur mal aus dem Fenster gucken und wüsste, wie der Hase langläuft. Also mir fehlt so ein bisschen. Ich glaube, ganz Deutschland macht sich darüber lustig, also macht sich über Wolfsburg lustig und über den Verein. Ohne VW wären sie nichts. Und Radkappen und Bandarbeiter, Schichtköpfe, dies und das und jenes. Und ich glaube, wir sollten anfangen, da mal ein bisschen dazu zu stehen. Das heißt, mit der Ansprache vom Eindhoven-Spiel hat die Fanszene das auf den Weg gebracht. Ne? Gerade mit dem Spruch Arbeit, also Wolfsburg ist Arbeit, Wolfsburg ist Fußball und Wolfsburg ist Leidenschaft. Das beschreibt uns, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut und das ist wirklich zutreffend, besser als ein Claim, der heißt Fußball ist alles. Also da fehlt mir so ein bisschen die Identität mit der Stadt, also mit ganz Wolfsburg. Und ich glaube, da müssen wir noch aktiv werden und das müssen wir noch angreifen. Und da muss der VfL auch zusehen, dass man sich das eingesteht. Und es ist ja nicht nur so, dass es ein Verein ist wie RB Leipzig oder Hoffenheim, wo hier ein Verein neu gegründet wurde oder aber da der Dietmar Hopp als Gründer von SAP da einen Verein aufkauft und so viel Geld reinscheppert, dass sie irgendwann in der ersten Liga spielen, sondern der VfR hat ja auch ohne Volkswagen bevor die Umwandlung zur Fußball GmbH war, wurde den Sprung in die erste Liga geschafft und auch vorher schon den Sprung in den UEFA Cup. Klar war Volkswagen dort schon Sponsor, aber natürlich nicht in dem Ausmaße seit dem Jahr, in dem sie seitdem der VfR Wolfsburg ein Tochterunternehmen ist. Und dann sag doch mal, dir liegt ja was auf der Zunge, das höre ich heraus. Was möchtest du denn konkret da? Die Fans, die sich ja wirklich auf Deutsch gesagt den Arsch aufreißen und ihre gesamte Freizeit wirklich in den Verein, in die Fans hin investieren, dass man nicht versucht, denen das Leben noch schwerer zu machen, als es überhaupt schon ist. Das heißt, keine Steine in den Weg zu legen bei irgendwelchen Choreo-Anmeldungen oder aber bei irgendwelchen Umstrukturierungen in irgendwelchen Blöcken, um die Stimmung zu verbessern, sondern da wirklich zu sagen, okay, wir wollen das genauso, wir wollen, dass wir hier eine aktive Fanszene haben, wir wollen, dass hier Stimmung herrscht im Stadion, dass hier Fahnen um sind, eine lebendige Fankultur. Das heißt, das, was eine Fankurve, was ein Stadion ausmacht. Und ich glaube, jeder, der ins Stadion geht, der hofft auf sowas. Ich meine, wir brauchen hier nicht Verhältnisse, wie sie teilweise in England sind, wo die Zuschauer teilweise mal klatschen und ab und zu mal singen, sondern ich finde, so wie es in Deutschland läuft, finde ich es schon sehr, sehr gut und ich hoffe, dass es auch weiterhin so bestehen bleibt. Ich will definitiv, dass man, dass hier nicht, wie ich schon gesagt habe, jede Gruppe ihr einzelnes Süppchen kocht, sondern dass wir zusammen hier ein bisschen was auf den Weg bringen. Das heißt, wirklich zusammen die Stimmung hier verbessern. Und man hat halt Ziele mit seiner eigenen Gruppierung, Ziele mit den Ultragruppen an sich und Ziele auch mit der Kurve, mit allen Fanclubs, Fangruppierungen und auch persönliche Ziele. Und ein persönliches Ziel von mir ist auch, also ein Grund dafür, dass ich mich da unten hingestellt habe, ist es, dass ich versuchen will oder seit Jahren versuche, die Stimmung hier in Wolfsburg mit zu verbessern. Das heißt, dass wir versuchen wollen, an einem Strang zu ziehen, dass wirklich wir das irgendwann haben, dass die Leute in der Kurve stehen, wirklich alles geben, auch wenn die Mannschaft mal zurückliegt oder mal nicht so Bombe spielt, sondern dass wir zusammen was erschaffen, was halt auch ewig bleibt. Und ich glaube, wir haben in den letzten Jahren schon gut was auf den Weg gebracht. Wenn man das mit dem Jahr 2006, 2007 so ein bisschen vergleicht, wenn wir mal 10 Jahre zurückgehen oder 9 Jahre zurückgehen, glaube ich, hat sich das Ganze ja schon verbessert. Aber ich bin der Meinung, man darf sich nie wirklich zufrieden geben. Klar sollte man das honorieren, wie es gerade bei guten Spielern, bei einem guten Support ist. Aber das sind so Sachen, da muss man dran anknüpfen. Und das sind wie beispielsweise Pfiffe. Pfiffe gegen die eigene Mannschaft oder Pfiffe und Raunen im Stadion. Die dürfen nicht den Support der Kurve übertönen. Das ist wirklich der falsche Weg. Wir stehen da in der Nordkurve. Wir wollen, dass die Mannschaft gewinnt. Wir repräsentieren den Verein. Wir repräsentieren die Stadt und wir wollen, glaube ich, also ich will und meine Gruppe will und auch die aktive Fanszene will, dass wir hier zusammen Gas geben, zusammen die Stimmung im Stadion verbessern und zusammen wollen wir auch mal so ein bisschen von diesem Klassik-Club-Klischee wegkommen und sagen, das ist Wolfsburg, guck mal, die haben hier ordentlich was auf die Straße gebracht. Da ist ja deutlich rauszuhören, sehr viel Leidenschaft, sehr viel Herzblut, was du da mitbringst. Wenn die Mannschaft, wie es ja weite Strecken der Saison war, das nicht so umsetzt wie gewünscht, hast du dann das Gefühl, wenn ihr euch dann zusammensetzt mit der Mannschaft, mit dem Mannschaftsrat, dass das dann gehört wird? Oder wie muss man sich so ein Treffen generell vorstellen? Steht da Kaffee und Kuchen auf dem Tisch und man redet da mal eine Runde Tacheles? Oder wie muss man sich das überhaupt vorstellen? Kaffee und Kuchen ist ja nicht auf dem Tisch. Also das ist hier kein lockeres Kaffeekränzchen, wo man mal sagt, man trifft sich jetzt, erzählt eine Runde, so nach dem Motto, ist ja alles gut, außer die Spiele und das Spiel an sich ist scheiße. Also so ist es halt nicht. Ich glaube, nach der Niederlagenserie, beziehungsweise nach der Serie, wo wir halt nicht gewonnen haben, musste man klar und deutlich mal sagen, was Sache ist. Klar hat man das, glaube ich, dass die Jungs das von alleine wissen, aber uns ist halt nochmal ein Anliegen, das selber nochmal rüberzubringen, so dass es halt auch wirklich verstehen. Und dann liegt uns auch ganz viel daran, dass man halt offen und ehrlich miteinander spricht. Das heißt, wir sagen ganz klar und deutlich, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, was uns beispielsweise nicht passt. Und andererseits läuft das natürlich mit der Mannschaft auch so, ne? Obwohl die natürlich in dem Moment, dieses Beispiel vom Ingolstadt-Spiel, ist halt nicht so, da mussten die Jungs schon unseren Unmut, unsere Vorwürfe sich anhören lassen. Und wenn man halt sich so getroffen hat, dann wird halt schon gesagt, was die Jungs sich wünschen würden, was besser klappen könnte. Und wir sagen das natürlich auch. Im Endeffekt liegt es allen daran, hier so ein bisschen das Ganze zu stärken, dass sich die Fans mit der Mannschaft und mit dem Verein mehr identifizieren. Das heißt, bloß weil die Mannschaft scheiße spielt, verlasse ich nicht in der 80. oder in der 70. Minute das Stadion und fahre nach Hause. Das ist halt nicht so gut. Offensichtlich hat das Treffen ja was genutzt, denn gegen Ingolstadt ist man schon anders aufgetreten. Danach die Spiele waren auch besser. Ist denn das jetzt eine Trendwende alles aus deiner Sicht? Sportlich gesehen, ja. Also die letzten Spiele waren vielleicht spielerisch nicht so mega. Ingolstadt, okay, war verdienter Sieg. Gegen Gladbach haben wir noch ein bisschen gezittert, gerade in der zweiten Halbzeit. Haben wir aber trotzdem über die Bühne gebracht, da 2-1 rauszugehen. Gestern in Gent war spielerisch natürlich auch nicht so mega, aber ich glaube, Schönspielerei bin ich eh nicht wirklich so ein Fan von klassisch schön anzusehen, aber im Grunde genommen zählt es für mich bloß, dass die Mannschaft sich auf dem Platz den Arsch aufreißt und weiß, worum es geht, den Willen hat, das Spiel zu gewinnen und am Ende natürlich im besten Fall die 3 Punkte mitnimmt. Wie groß ist denn da bei der Stimmung überhaupt dein Einfluss, wenn man deinen Job mal so beschreibt? Ist nicht so, dass ich hier vorne wie so ein Dirigent stehe und sage, jetzt machen wir mal die Arme hoch und jetzt singen wir mal das und jetzt singen wir mal das. Im Grunde genommen versuche ich doch schon, Gesänge aus der Kurve zu koordinieren. Also es kommt doch schon ganz oft vor, dass die Jungs aus dem Oberrang was anstimmen. Ne? Da oben haben wir ja auch noch einen Vorsänger stehen. Und auch verschiedene Fans aus den anderen Blöcken aus dem Unterrang der Nordkurve. Und wenn beispielsweise im Block 3 angefangen wird zu singen und im Block 6 und 8 der Singing Area auch, muss man halt den Zwischenweg finden oder das Ganze halt nochmal neu einsteigen, sodass alle gemeinsam dasselbe Lied singen. Nicht, dass es so ein Durcheinander gibt. Oder wenn man mal aus dem Takt kommt, ne, dann steigt man halt nochmal definitiv neu ein, sodass sodass man nochmal einen neuen Anfangsbeginn hat, weil wenn alle zusammen das Lied nochmal von vorne singen, ist es natürlich nochmal von der Lautstärke her nochmal was ganz anderes. Werden wir nochmal sportlich? Glaubst du denn, dass wir die Ziele, internationale Plätze noch erreichen können? Und wie wird es denn gegen Hoffenheim laufen am Samstag? Also ich glaube, Gladbach war ein richtungsweisendes Spiel. Habe ich zumindest vor dem Spiel gesagt. Wenn wir Gladbach gewinnen, haben wir definitiv vielleicht noch Chancen, da oben anzugreifen. Sei es Champions League oder Europapokal. Dadurch, dass wir da wirklich die 3 Punkte hier gelassen haben, bleibt es jetzt natürlich abzuwarten, wie wir die nächsten Spieler auf dem Feld stehen und was wir daraus machen. Gerade gegen Darmstadt oder Samstag schon gegen Hoffenheim. Es kommt halt auf jedes Spiel drauf an, wie wir uns präsentieren, wie wir spielen und ob wir es schaffen, da Siege mitzunehmen. Ja, dann sag doch mal einen Tipp. Ich hoffe natürlich, dass wir 2-0 gewinnen. Ja, dem schließe ich mich doch gerne an. Das war Chris Heise, Kapo von den Weekend Brothers, unser Einpeitscher in der Nordkurve. Ja, nach einer nicht ganz einfachen Woche für die Ultras, möchte ich mal sagen. Danke für das kritische und offene Gespräch. Bitteschön, bis dann, Lenny. Kurzpassspiel. Ja, Manchester City, habe ich gerade schon gesagt, könnte ja mein Tipp sein fürs Viertelfinale, für die Auslosung. Ja, da wird der Pep Guardiola nächstes Jahr Trainer. Angeblich will er, wie heißt er, der immer so, ja, mit dem Auto nicht fahren kann. Der Vidal, ne? Ja, genau. Oder Kimmich, den möchte ich auch mitnehmen. Ja, und weitere Punkte auf der Man City-Wunschliste wären die FCP-Damenmannschaft, die Basketballmannschaft, der Marienplatz, St. Rathausbalkon und das Hofbräuhaus. Arjen Robben hat sich ja geäußert, er hätte sehr, sehr gerne noch Claudio Pizarro als Mitspieler. Ja, in Bremen läuft es ja gar nicht so schlecht. In Frankfurt dagegen ist ja Armin Fee mal wieder gefeuert worden. Jetzt wird er wahrscheinlich wieder Trainer in Stuttgart. Aber man hat Niko Kovac verpflichtet als Trainer und hofft jetzt ja auf den Pizarro-Effekt. Denn angeblich verhandelt man bei Eintracht Frankfurt wieder mit Uwe Bein, JJ Okocha und Andy Möller. Die Freundin von Kevin Großkreutz hat nach dem Umzug nach Stuttgart, ja, sozusagen eine Liste verfasst, einen Verhaltenskodex, 16 Regeln stark. Unter anderem steht da drauf, ja, der liebe Kevin darf nicht mit dem Ball im Haus spielen oder er soll doch auch gefälligst Danke und Bitte sagen. Ja, nur bei dem Punkt Kauen, Schlucken und Sprechen, da war der Kevin nicht mit einverstanden, denn da ist er Meinung, das ist doch Frauensache. Kombinationsspiel. Am Samstag steigt es wieder, das Lieblingsspiel aller Pay-TV-Sender, 1899 Hoffenheim gegen den VfL Wolfsburg. Ja, uns interessiert das Spiel sehr, kann ich nur sagen, und deswegen möchte ich auch drüber sprechen, und zwar mit Rebecca Wilke. Sie ist Blinden- und Sehbehindertenreporterin bei 1899 Hoffenheim und ja, Expertin für den Verein. Hallo, Rebecca. Ja, hallo, und na, wie geht's? Ja, schlechten Menschen geht's immer gut, sagte mein Opa immer, deswegen alles super. Ja, Julian Nagelsmann, euer neuer Trainer, würde schon hochgejatzt zum neuen Klopp, zum neuen Tuchel. So richtig erfolgreich war es ja noch nicht. Ja, ist er denn jetzt nun der neue Star-Trainer oder was zeichnet ihn generell aus? Ja, also ich habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl mit ihm und habe auch so das Gefühl, das ist vielleicht so das Beste, was der TSG seit langem passiert ist. Ja gut, jetzt das Spiel gegen Stuttgart, das muss er natürlich komplett abhaken. Ne? Also das war wirklich gar nichts, aber da haben die Spieler nicht mitgemacht und auch diese Zettelgeschichte hat auch nicht so richtig funktioniert. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist Herr Nagelsmann schon der Richtige. Also man sieht, dass er ja wieder diesen offensiven Fußball spielen lässt von den Hoffenheimern und das ist ja eigentlich schon immer der Weg gewesen und da muss die TSG auch wieder hin, um da unten rauszukommen. Für dich also auch der richtige Mann für die Zukunft, egal wo es jetzt nur hingeht. Ja, das denke ich auch. Das war ja schon von vornherein klar. Er sollte ja erst im Sommer kommen und hatte dann ja sowieso gesagt, egal ob sie dann in der ersten oder zweiten Liga spielen, er ist auf jeden Fall dabei. Dass jetzt alles anders gekommen ist und er jetzt schon da ist, hat ja nur was mit der Krankheit von Huub Stevens zu tun. Also ich glaube auch, dass er ein bodenständiger Typ ist. Auf jeden Fall macht er auf mich den Eindruck und dass er auch kein Problem hat, mit den Hoffenheimern zurück in die zweite Liga zu gehen. Aber ich glaube, jetzt hat man jetzt das letzte Spiel mal ausgeklammert, aber wieder so ein bisschen Fahrtwind und erhofft sich natürlich mehr. Also auf jeden Fall, dass man die Klasse hält am Ende. Du sprichst das so ein bisschen gelassen aus, aber wie bitter wäre denn ein Abstieg für Hoffenheim? Ja, das wäre natürlich schon katastrophal. Ich meine, die sind aufgestiegen in der Saison 2008, 2009, haben sich jetzt so langsam etabliert in der Bundesliga. Und man muss ja auch überlegen, letztes Jahr haben sie echt an Europa geschnüffelt, wie man so schön sagt. Also das wäre jetzt für Hoffenheim auf jeden Fall eine Katastrophe, auch natürlich was das Finanzielle angeht. Ich weiß nicht, wie sich jetzt Herr Hopp verhalten würde, wenn sie jetzt absteigen würde, wie das aussieht mit den Geldern. Aber sie müssen auf jeden Fall kürzer treten. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass sie einfach weitermachen würden und versuchen würden, dann im Jahr später halt wieder anzugreifen. Zu Herrn Hopp komme ich natürlich gleich noch, aber erst nochmal sportlich die Nachfrage. Woran liegt denn dann die Misere bei euch? Ja, also ich glaube, die ganze Hinrunde war eigentlich schon so gut wie vergurkt und ich glaube auch, dass dann die Entlassung von Gisdol, der eigentlich auch auf gar nicht so einem schlechten Weg war mit der TSG, und dann dieser Wechsel zu Huub Stevens, das hat so ein bisschen, ich glaube, der Mannschaft das Genick gebrochen. Also Huub Stevens ist jemand, der ja doch dieses defensive Verhalten, dieses taktisch sich defensiv Verhalten trainiert, studiert und auch auf dem Platz sehen will. Und das hat halt überhaupt nicht zu den Hoffenheimern gepasst. Und diesem System konnten sie sich überhaupt nicht anpassen. Also das war echt eine Katastrophe. Und somit, naja, war es jetzt vielleicht so ein bisschen Glück im Unglück, dass Herr Stevens jetzt gehen musste, leider natürlich. Und dass jetzt Julian Nagelsmann gekommen ist. Einfach jemand, der jung ist, der jetzt frischen Wind bringt. Und man merkt richtig, dass die Jungs auch wieder richtig Spaß haben am Fußball und nicht wie vorher so sich von Spiel zu Spiel schleppen. Hätte Huub Stevens der Mannschaft, dem Verein einen Gefallen getan, wenn er seine Krankheit eher öffentlich gemacht hätte und eher die Konsequenzen gezogen hätte? Ja, ich glaube, das ist schwer einzuschätzen. Also ja, möglicherweise schon. Also ich glaube, also Herr Stevens ist ja auch echt ein Kämpfer und ich glaube, er hat auch wirklich zum Schluss gedacht, dass er das irgendwie alles hinkriegt und dass es vielleicht auch alles gar nicht so schlimm ist. Ich glaube, er hat das einfach selber ein bisschen unterschätzt, bis ihm dann die Ärzte wirklich klipp und klar auch gesagt haben. So hat er es auch selber in der Pressekonferenz gesagt. Ja, also sie müssen sich jetzt mal langsam so ein bisschen entscheiden. Ne? Also entweder erstmal weiterleben und dann bitte weg von dem ganzen Stress. Und man kennt ja auch Herr Stevens, wie er abgeht an der Seitenlinie, wie er so drauf ist in den Pressekonferenzen, manchmal mit hochrotem Kopf da sitzt. Also dass das für sein Herz natürlich nicht das Gesündeste ist, ist klar. Und daher war es dann verständlich, dass er zu dem Zeitpunkt dann auf jeden Fall die Reißleine ziehen mussten. Und dafür hatten auch alle Verständnis, also vor allem auch der Verein. Was gibt denn dann die Hoffnung, die Klasse überhaupt noch zu halten? Ja, ich glaube einfach das, was sie so in den letzten Spielen gezeigt haben. Also, naja, wie gesagt, immer Stuttgart jetzt mal weggelassen. Ne? Das war wirklich, oh je, ich will gar nicht mehr dran denken. Aber einfach so das, was sie davor gezeigt haben unter Nagelsmann. Also sie haben dann ja 2 Spiele gewonnen, hatten einen Unentschieden. Also haben wirklich eine starke Leistung gezeigt, dieses offensive Spiel. Man hat auch gesehen, wie Kevin Volland, der die ganze Saison eigentlich total hinter seinen Möglichkeiten geblieben ist. Also was der dann wieder ausgepackt hat, das war großartig. Und zum Beispiel auch Spieler wie Marc Uth, die vorher überhaupt keine Rolle gespielt haben bei der TSG. Die sind hier plötzlich zu den Torschützen avanciert. Also da muss man schon sagen, wirklich gute Arbeit. Auch man erkennt halt auch direkt eine Handschrift, weil das wirklich ein komplett anderes Spiel ist als das Spiel, wie es halt unter Stevens war. Also richtig offensiv, wieder frisch. Klar, man riskiert dann natürlich auch, wenn man hinten dann zum Beispiel mit einer Dreierkette spielt, dass man da auch die Kisten kriegt. Aber ich glaube, Kevin Volland sagt da auch nach dem einen Spiel ja lieber mal 4-3 gewinnen, als 2 Spiele unentschieden spielen. Da haben wir nachher mehr Punkte. Und ja, da hat er recht. Ja, rechnen kann er, der Kevin. Ist ja auch Nationalspieler. Fragt man sich aber trotzdem so ein bisschen symptomatisch das Gesicht von Hoffenheim. Am Anfang ja nicht richtig in die Spur gefunden. Dann hat er gar keine Rolle mehr gespielt. Jetzt ist er auf einmal wieder Hoffnungsträger und spielt wieder ordentlich. Wie ist das alles zu erklären? Und ist Volland eine der entscheidenden Figuren oder wen würdest du aus der Mannschaft dann noch herausheben? Ja, also ich glaube, bei Kevin Volland hat man das ganz klar gesehen, also dass er halt mit dieser defensiven Spielweise gar nicht zurechtkam. Also er brauchte da echt mal wieder ein bisschen mehr Wind, auch ein bisschen mehr Unterstützung von hinten im Prinzip. Also die Jungs, die sich da mit ihm vorne zusammenschließen, dieses Zusammenspiel vorne. Und dann merkt man, dann entwickelt er richtig wieder diesen Spielwitz und diese Spielfreude, wie er ja damals mit Firmino gezeigt hat. Und jetzt hat er vorne da einige Kandidaten an seiner Seite, die ihn da unterstützen. Und gerade jetzt diese jungen Leute, wie zum Beispiel Marc Uth, einer der großen Hoffnungsträger, auch Amiri ist zu nennen, aber dann vielleicht auch die, die jetzt schon ein bisschen länger dabei sind und diese Mannschaft stützen, wie Sebastian Rudi, ich glaube das und Firmin Schwegler, also ich glaube, das zeichnet dann die Hoffenheimer aus. Also diese Jungen, die nachgezogen werden, die natürlich Julian Nagelsmann natürlich auch super kennt und da immer wieder nachholen kann. Aber auch eben die 3-4 Etablierten, so viele sind es ja gar nicht, die dann das Ganze ein bisschen unterstützen und da ein bisschen Erfahrung reinbringen. Einmal kurz zu deiner Arbeit. Du bist Blinden- und Sehbehindertenreporterin. Wie wird man denn das eigentlich? Ja, also bei mir war das auch echt so ein bisschen Zufall einfach. Wurde ein bisschen in kaltes Wasser geschmissen, habe damals noch beim Radiosender gearbeitet in Mannheim. Und als Hoffenheim aufgestiegen ist in die erste Bundesliga, gab es ja noch gar kein Stadion. Und also zumindest kein Erstligataugliches. Und als das dann gebaut wurde, hat Hoffenheim natürlich Blindenreporter gesucht. Vor allen Dingen, weil die DFL das ja auch vorschreibt oder zumindest da eine Richtlinie hat, dass es Reporter geben muss. So kamen die auf uns zu beim Radio und haben gesagt, ja Mensch, wir suchen da welche und ja, wir stellen uns vor, die vom Radio, die müssen das doch irgendwie können. Also wie wär's denn? Und dann habe ich damals mit meinem Kollegen Jonas Keinert, haben wir gesagt, ja, wir versuchen das einfach mal. Da gab es jetzt auch kein riesen Casting oder so. Wir haben das dann einfach mal probiert und das hat gut geklappt. Die DFL kam dann once a while mal vorbei und hat sich das angehört, um zu gucken, ob das jetzt nicht irgendwelche idiotischen Fans sind, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, sondern die auch was drauf haben. Und ja, so hat sich das ergeben. Und jetzt mache ich das schon, ja, so viele Jahre. Was macht denn eigentlich Herr Hopp im Moment? Der ist so ein bisschen untergetaucht jedenfalls. Sieht das von außen so aus? Kommt er nur einmal im Jahr vorbei und schreibt einen Check aus? Oder was ist los mit ihm? Ja, also ja, man sieht ihn tatsächlich nicht so häufig, aber er ist tatsächlich, ich glaube, fast jedes Heimspiel im Stadion. Und es gibt dann schon von ihm auch immer diesen obligatorischen Gang in die Kabine. Auch nicht bei jedem Spiel. Aber öfter mal, also vor allem auch, wenn ihm Spiele gut gefallen hat, dann geht er schon noch mal in die Kabine, um den Jungs dann auch Danke zu sagen. Dann müssen die Journalisten dann immer noch ein bisschen warten, weil er dann eine kleine Ansprache hält. Sonst hat er sich so ein bisschen zurückgezogen. Und ich glaube, das ist auch ganz gut so, weil die Mannschaft muss auch so von sich aus raus noch wachsen und sich auch noch was aufbauen. Ich meine, es ist, auch wenn sie sich jetzt schon ein paar Jahre etabliert haben, also auch so in Sachen Fans und so, da geht natürlich immer noch mehr. Und ich meine, klar, bei Wolfsburg, ihr kennt das ja, wie das ist, wenn man keine langjährige Tradition hat, dass es ja auch nicht so einfach ist, sich da zu etablieren. Und ich glaube, dafür tut es Hoffenheim ganz gut, dass Herr Hopp sich zwar so ein bisschen um das Wirtschaftliche kümmert, aber sonst spielerisch da die Jungs machen lässt. Eine Nachfrage zur Rolle von Dietmar Hopp. Siehst du da überhaupt einen Unterschied, jetzt Sprichwort ne, Plastikverein, Traditionsverein, was Herr Hopp in Hoffenheim macht oder zum Beispiel Herr Kühn in Hamburg? Siehst du da einen Unterschied? Das ist schwierig. Finde ich ganz schwierig zu beantworten. So ganz tief stecke ich natürlich irgendwie nicht drin. Ich glaube schon, dass es ein bisschen was anders ist, weil Herr Hopp natürlich, glaube ich, auch Hoffenheim, also klar steht sein Herz dahinter, aber für ihn ist es, glaube ich, auch ein richtiger Wirtschaftsverein. Das ist vielleicht bei, also klar ist ja bei den anderen großen Vereinen auch so, aber da steckt dann vielleicht noch wieder mehr Leidenschaft drin oder ach, den Spieler mag ich vielleicht besonders oder so. Und Herr Hopp ist, glaube ich, schon eher dann so ein rationaler Wirtschaftstyp. Also das ist vielleicht so ein minimaler Unterschied. Klar, und ich meine, dass Herr Hopp dann auch sagt, naja, so ein Spieler dann halt wie Firmino, wenn wir für den 41 Millionen bekommen aus England. Also ganz ehrlich, die Kohle können wir gut gebrauchen und er will dann auch ein bisschen was davon zurückhaben. Das kann man natürlich dann auch verstehen. Hast du es angesprochen? Jetzt werden Hoffenheim und Wolfsburg immer gern mal in einen Topf geworfen, was so das Image, Plastikverein etc. angeht. Wie geht man denn in Hoffenheim damit um? Ja, in Hoffenheim selbst ist man da natürlich irgendwie relativ entspannt. Also klar, es gibt ja auch Fans in Hoffenheim, es gibt auch eine Fankurve, auch Stimmung, auch Choreo. Also die Fans versuchen natürlich schon auch zu zeigen, wir stehen zu Hoffenheim. Für uns ist Hoffenheim ein ganz normaler Fußballclub wie jeder andere. Aber natürlich gibt es sehr viel Gegenwind, auch natürlich von den gegnerischen Fans. Und das ist natürlich schon oft sehr anstrengend. Aber ich glaube, so im Grunde genommen, für sich im Verein, auch von den Abläufen, macht es eigentlich gar keine Unterschiede. Das sind alles professionelle Clubs, die in der ersten Liga spielen, auf Bundesliga-Ebene, teilweise sogar noch international. Also ich glaube, da tun sich die Clubs an sich nicht so viel. Aber ja, ich meine, wenn man so etablierte Fans haben, die natürlich auch viel, viel mitreden, dann ist das schon nochmal was anderes, als wenn man ein Club ist, der noch nicht so die gefestigte Fanbase hat, sage ich jetzt mal. Wo siehst du denn den Unterschied zwischen Hoffenheim und Wolfsburg? Die Platzierung auf jeden Fall mal. Also sagen wir mal so, wir können sogar, glaube ich, mehr Gemeinsamkeiten im Moment aufzählen. Also beide sind so etwas weit zurück hinter ihren Möglichkeiten momentan, was für beide Clubs ein bisschen schade ist. Unterschiede. Ja, auf jeden Fall die Platzierung, auf jeden Fall auch. Ich würde sagen, es ist schon auch noch mal ein bisschen mehr Geld da in Wolfsburg. Wolfsburg hat auf jeden Fall, glaube ich, eine größere Fanbase als Hoffenheim, ohne da jetzt genaue Zahlen zu kennen, aber ist zumindest mein Eindruck. Ich meine, Wolfsburg hat Leute wie Draxler, Schürrle und Kruse im Kader, also festgesetzte, meiner Meinung nach, Nationalspieler. Da ist Hoffenheim noch ein bisschen hinterher, das auf jeden Fall. Und natürlich ist es ja auch noch mal ein Unterschied, ob der Club jetzt von einem Werk, wie jetzt von VW unterstützt wird oder von einer einzelnen Person, wie es Dietmar Hopp ist. Wie schaut man denn auf die Entwicklung des VfL Wolfsburg so aus Sicht von Hoffenheim in den letzten 2-3 Jahren? Ist das so Vorbild oder dann doch eher ein abschreckendes Beispiel? Nee, ich glaub schon, dass man da hinguckt, was die Wolfsburger machen. Also es ist ja schon auch echt sehr beachtlich, was sich die Wolfsburger in den letzten Jahren erarbeitet haben. Also da muss man schon auch den Hut vorziehen, auch wenn Hoffenheim, glaube ich, schon versucht, so ein bisschen das eigene Ding zu machen und sich nicht so viel von anderen Clubs abzuschauen. Aber auch Wolfsburg ist ja ein Club, der auch immer wieder bemüht ist, schöne Spieler aufs Parkett zu legen, auch offensiven Fußball zu zeigen und auch zu zeigen, was sie als spielerisch drauf haben. Und natürlich dann auch dementsprechend auch mal in die Tasche zu greifen und sich mal einen Spieler zu holen, der vielleicht rausreißen kann. Also ja, von daher, also ein bisschen was vielleicht schon abgucken, aber vielleicht dann eher so Richtung spielerischen Bereich, eher so in die Richtung. Dann brauche ich noch einen Tipp von dir für Samstag. Ach, wenn ich das mal wüsste. Also ich hoffe natürlich auf eine ganz enge Partie. Ich hoffe natürlich erstmal in erster Linie auf ein richtig flottes, schönes Spielchen. Das hatte ich mir schon für Hoffenheim gegen Stuttgart gewünscht, was es dann nicht geworden ist. Und ich glaube, dass Hoffenheim wirklich gut mithalten kann und ich hoffe, dass sie am Ende das 2-1 machen. Und ausblickmäßig, haltet ihr noch die Klasse und wo landet der VfL aus deiner Sicht am Ende? Also ich glaube auf jeden Fall, dass Hoffenheim die Klasse halten kann. Also ich bin eigentlich echt davon überzeugt, denn wenn man jetzt noch anguckt, was Hoffenheim auch noch für Gegner hat, die stehen alle um sie rum in der Tabelle, haben sie wirklich gute Möglichkeiten, sie sind echt heimstark. Und ich denke, dass es am Ende hoffentlich einen Platz vor der Relegation enden wird. Aber auch wenn sie in die Relegation kommen, stehen, glaube ich, die Chancen ganz gut, dass Hoffenheim die Klasse hält. Ja, bei Wolfsburg hoffe ich, dass sie jetzt wieder ein bisschen mehr Auftrieb haben, also weil ich finde, dass Wolfsburg einfach sehr zurückgeblieben ist hinter seinen Möglichkeiten die ganze Saison schon, dass jetzt bei Schürrle der Knoten geplatzt ist mit dem Dreierpack, auch dass das 2-1, das harte 2-1 gegen Gladbach, die Wolfsburger auch noch mal ein bisschen vorantreibt und ja, dass sie auf jeden Fall, also davon bin ich überzeugt, nachher international spielen werden. Ja, international wäre schon wieder was Feines. Das war Rebecca Wilke. Sie ist Blinden- und Sehbehindertenreporterin bei 1899 Hoffenheim und Expertin für den Verein und den kommenden Gegner des VfL Wolfsburg. Danke für das Gespräch. Ja, super. Ich bedanke mich auch. Vielen Dank. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Ja, und damit man auch merkt, wie man sich richtig über den sportlichen Gegner ein bisschen lustig machen kann, heute ein Klassiker. Warum haben die Kinder in Braunschweig so lange Ohren? Weil die Eltern sie dran hochheben und sagen, guck mal, da hinten ist Wolfsburg, die spielen in der Champions League. Ja, das war's dann auch schon wieder mit der aktuellen Ausgabe des Wölferadios. Wie gesagt, Champions League Viertelfinalist-Sender. Sehr, sehr stolz. Nochmal. Ja, falls es euch gefallen hat und falls nicht und falls doch und falls wie auch immer, dann schreibt mir bei Facebook oder bei wolfsblog.de. Vielen Dank an Norman für die technische Unterstützung und Sebastian für die inhaltliche. Ja, und jetzt hoffen wir, dass die negativen Schlagzeilen außerhalb des Platzes vorbei sind und wir uns hoffentlich nur noch auf das Sportliche konzentrieren können, dass die Serie der Mannschaft weitergeht. Drücken alle Daumen und ich sag mal, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL. Wir singen, wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL. Immer nur du, immer nur du, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL, nur der VfL, nur der VfL.